العالمين وأحبكم المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. Wir haben wieder eine kleine Pause gemacht mit unseren Vorträgen, aber inshallah ta'ala, wir machen weiter. Ich habe bereits einigen Brüdern gesagt, ich habe vor, inshallah ta'ala, dass wir ein neues Buch beginnen. Also das Buch heißt Umur أو مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين من الكتابيين وأميين. Sachen, bei denen sich der Prophet صلى الله عليه وسلم von den Muschrikin unterschieden hat. Also خالفهم bedeutet nicht sich unterscheiden, sondern dass du darauf bestehst, dass du dich von ihnen unterscheidest. Weil manchmal unterscheidest du dich von jemandem, du willst dich nicht unterscheiden. Zum Beispiel, er ist weiß und du bist schwarz. Du unterscheidest dich von ihm, aber du kannst bei dieser Sache nichts ändern. Es ist so, wie es ist. Aber bei manchen Sachen, er trägt blau und du trägst absichtlich andere Farbe, nur damit du nicht unterscheidest dich absichtlich von ihm. Das ist das, was, wenn wir sagen, der Prophet hat sich unterschieden von den Muschrikin, absichtlich. Okay? Sachen, bei denen sich der Prophet von den Muschrikin unterschieden hat, oder er hat darauf bestanden, sich von ihnen zu unterscheiden, von welchen Muschrikin? Kitabiyin wa Ummiyin. Die Leute der Schrift, also Juden und Christen, und die Ummiyin, die Analphabeten der Araber. Ummiyin sind die, die keine Schrift haben. Die haben nicht vorher ein Buch wie Taurat oder Injil gehabt. Wie nennt man Ummiyin? Analphabeten, oder? Nicht Lesende oder nicht Schreibende. Aber das machen wir in Shalom Tel Aviv. Das wollte ich noch sagen, und dann beginnen wir wieder mit dem Vortrag in Shalom Tel Aviv. Wir haben ja samstags ein wichtiges Thema. Und mittwochs haben wir auch ein wichtiges Thema. Und viele Leute kommen mittwochs nicht, weil sie glauben, sie sind Mashallah. Haben zu viel gelernt, müssen nichts lernen. Deswegen kommen viele mittwochs. Aber egal. Die Leute, die mittwochs kommen, ihren Vortrag werden wir nicht wegnehmen. Und der Vortrag am Samstag ist sowieso sehr wichtig. Freitags machen wir sowieso Aqidah. Deswegen können wir inshallah ta'ala diesen Vortrag, weil er ist auch in Aqidah und gehört zu dem Buch des Usuls. Die wichtigsten Fundamente in Aqidah sind solche Bücher inshallah ta'ala. Bücher, in denen viel Baraka steckt inshallah ta'ala. Deswegen könnten wir eventuell mit Allahs Erlaubnis ab nächsten Freitag, also mit diesem Buch, Masail al-Jahiliyyah ist ein Name, oder also Masail al-Jahiliyyah, oder Al-Umur Khalifa Fiha Rasulullah Sallama Ahle Shirk oder Mushrikin. Taib, wir haben in den letzten paar Vorträgen haben wir begonnen, über Shirk zu reden. Dann haben wir erwähnt die Arten von Shirk, okay? Dann haben wir Beispiele genannt für den großen Shirk. Dann haben wir Beispiele genannt für den kleinen Shirk. Wir werden das in der Zwischenzeit auch ein bisschen wiederholen, inshallah ta'ala, dass wir einige Beispiele nennen für den äußerlichen großen Shirk, den inneren großen Shirk. Dann äußerlicher kleiner Schirk und innerer kleiner Schirk. All das gibt es, oder nicht? Der versteckte Schirk zum Beispiel, der innere Schirk, du hast ihn bei dir, aber die anderen können es nicht sehen. Es ist drinnen im Herzen. Alles? Barakallahu fikum. Heute werden wir inshallah ta'ala erwähnen die Gefahren des Schirks. Okay? Schreibt man so Gefahren? Ja. Des Schirks. Schirk ist, wie wir bis jetzt gesehen haben, ist eine wichtige Sache. Wir müssen lernen, was Schirk ist. Sehr gut. Warum müssen wir lernen, was Schirk ist? Damit wir uns davor distanzieren können und Abstand halten können. Weil wenn wir nicht wissen, dass etwas böse ist, werden wir in diese Sache reinfallen und wir sind uns nicht bewusst. Zum Beispiel für manche Leute, für Kuffar, für Jahle, Leute, die keine Ilm haben, Juhal. Für ihn ist es zum Beispiel, er macht Zina. Er hat eine Freundin oder einen Freund. Und aber es ist normal für ihn. Er fühlt sich nicht Er hat keine Schuldgefühle oder sowas. Warum? Weil er nicht weiß, dass das schlecht ist. Ja? Er weiß nicht, dass das schlecht ist. Wenn er gewusst hätte, dass das schlecht ist, dass es gefährlich ist, dass das katastrophale Folgen hat, in Dunya vor Akhira, würde er natürlich nicht machen. Ja. Verstehen Sie das, Barakallahu fikum? Deswegen dieser Bait, den wir immer erwähnen, Adidu yudhiru husnahu did, das ist ein Bait, und der andere, وبدد هذا تبين الأشياء in der gegensätzlichen Sache sieht man was? Den Wert. Den Wert der anderen Sache. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die wird dir klarer. Wie wird dir Tauhid klar? Indem du Schirk kennenlernst. Okay? Wie wird dir Islam klar? Die Schönheit des Islams siehst du wann? Wo? Ja? In der Hässlichkeit des Kufrs und des Schirks. Wenn du Kufr und Schirk siehst und kennenlernst und weißt, was das ist, du weißt, was die Jahiliyyah ist, dann sagst du, Subhanallah, es wird Islam wird ganz klar, also noch klarer, also definiert. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Wenn wir also über Schirk reden, müssen wir auch die Gefahren des Schirks. Warum ist Schirk so gefährlich? An erster Stelle, an Allah, Subhanahu wa ta'ala, la yagfiruhu, idha mata sahibuhu, wa lam yatub minhu. Die erste Gefahr des Schirks. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht den Schirk nicht. Ja? Sitz, Amir Rot, für die wenn jemand Farben nimmt, ist es egal, mit welcher Stiftung wir das machen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht den Schirk nicht. Ja? Wem? Demjenigen, der mit Schirk stirbt. Ja? Demjenigen, der mit Schirk stirbt, ohne vorher, also solange er noch gelebt hat, Tauba gemacht zu haben. Was bedeutet das? Das bedeutet jemand, der große Schirk gemacht hat in dieser Dunya und er stirbt. Allah wird sicher nicht verzeihen. Ja? Allah wird sicher nicht verzeihen diese Tat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Allah la yagfiru en yushrike bihi wa yagfiru ma duna dhalike liman yasha. Allah wird es nicht verzeihen, dass man ihm Schirk macht. Alles andere wird er verzeihen, wem er möchte. Okay? Jetzt stirbt jemand als Muslim. Wenn wir sagen, als Muslim, das bedeutet, er hat keinen Schirk gemacht. Wenn jemand mit Schirk stirbt, der ist ja als Kafir gestorben, er ist nicht als Muslim gestorben. Okay? Ein Muslim stirbt. Ja? Hat Sünden gehabt und kleine Sünden, große Sünden. Wie sieht es mit ihm aus? Ja? Er steht unter Allah subhanahu wa ta'ala Willen. Wenn er will, wird er ihm alle diese Sünden verzeihen. Auch große Sünden. Ja? Wird er ihm verzeihen. Und er wird ihn nicht in Jahannam bestrafen. Ja? Aber derjenige, der Schirk gemacht hat, große Schirk, und er ist gestorben, hat nicht Tauba gemacht für seinen Schirk, Allah wird diesen Schirk sicher nicht verzeihen. Weil Allah sagt, Inna Allah la yaghfiru an yushrike bihi. Allah wird sicher nicht verzeihen, dass man ihm Schirk macht. Allah verspricht es. Wa yaghfiru ma duna dhalike, und Allah verzeiht all ma duna dhalike, alles, was unter dem Schirk ist. Schirk ist die größte Sünde. Ja? Alles, was Unterschied ist, وَيَكْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ, wenn er möchte. Okay? Okay, sagen wir mal Schirk. Entschuldigung, Schirk. Okay? Hier können wir erwähnen, der große Schirk, und gleich darunter ist der kleine Schirk. Okay? Der Unterschied zwischen kleiner und großer Schirk ist, dass der Kleine, haben wir gesagt, er bringt aus dem Islam nicht raus. Also du bist noch Muslim. Aber der große Schirk bringt dich aus dem Islam raus. Und wir haben Beispiele dafür genannt. Und da unter kleiner Schirk kommt große Sünde. Unter große Sünde kommt kleine Sünde. Okay? Hier können wir natürlich auch Kufr erwähnen, der große Kufr. Ja? Der große Kufr und der kleine Kufr. Der kleine Kufr ist große Sünde. Wenn du sagst, kleiner Kufr, das ist große Sünde. Okay? Ja. Und großer Kufr ist Kufr. Wir werden dieses Thema speziell besprechen, inshallah, weil Schirk eine Art von Kufr ist. Deswegen können wir das hier erwähnen als eine der Arten. Art Nummer 1, dann Nummer 2 und so weiter und so weiter. Arten von Kufr, die kommen direkt nach diesem Thema. Nawaqidul Islam al-Ashara. 10 Taten, die aus dem Islam rausbringen. Okay? Dann sagen wir, Allah wird alles kann alles verzeihen. Ja? Du stirbst, hast Sünden gemacht. Okay? Aber wer Schirk gemacht hat und stirbt, ohne vorher Tauba gemacht zu haben, Allah subhanahu wa ta'ala wird sicher nicht verzeihen. Allah wird dir das sicher nicht verzeihen. Und es wartet eine Strafe auf dich, wo Yasin will. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dem Schirk, vor dem großen und kleinen Schirk bewahren. Deswegen ist Schirk gefährlich und deswegen reden wir immer über diese Sache. Und wir hören damit nicht auf. Ja? Obwohl es den Muschikin nicht gefällt. Ja? Obwohl es den Muschikin nicht gefällt, wir werden trotzdem weiterreden. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Zweite Sache. Aywa. Sahibu kharijun min millati al-Islam. Halalu dami wal mal. Ja? Sahibu kharijun min millati al-Islam. Derjenige, der es begehrt. Schreib mal so jenig oder mit E? Mit E. Okay. Derjenige, der Schirk macht, ist aus dem Islam raus. Ohne Moment. Mit Finger lässt sich das nicht so gut löschen. Also. Chef, ist jetzt ein Jude ein Kaffer oder nicht? Wir kommen dazu, Chef. Sein Blut und Vermögen werden halal. Die zweite Gefahr von Schirk ist, dass derjenige, der es begehrt, er ist aus dem Islam raus. Er ist aus der islamischen Umma raus. Ja? Dadurch ist sein Blut und sein Vermögen sind halal geworden. Ja? Du kommst jetzt in einem islamischen Staat und machst Schirk. Der Khalifa, du wirst sofort verhaftet und vors Gericht gebracht. Ja? Von dir wird verlangt, dass du Tauba machst. Du machst sie nicht. Dein Blut ist halal. Und dein Vermögen ist halal. Du hast keinen Besitz mehr. Ja? Allah, mit dir ist es aus. Das war's. Der Khalifa wird dich töten. Außer du machst Tauba. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Lala, für Muschrik gibt es keine Jizya. Jizya gibt es nur für Juden und Christen. Und eventuell für die Majus, die Feueranbeter. Aber für einen Muschrik gibt es keine Jizya. Es gibt keinen Muslim, der Schirk begeht oder einer, der keine Schrift hat, ja, im Sinne, dass er sich zu Ahlul Kitab bekennt. Ahlul Kitab sind ja auch Muschrikin. Ja. Aber wir reden jetzt hier, wenn der Scheich das erwähnt, die Gefahren des Schirks, die Muntesibin in Islam, die sich zum Islam bekennen, weil er ist aus dem Islam raus. Verstehen Sie mich? Wir reden über Leute, die sich zum Islam bekennen. Sag ich, Muslim. Ja. Großvater war Hajji. Verstehen Sie das, Barakallahu fikum? Ja? Meine Oma hat 100 Mal La ilaha illallah gesagt auf das Buch. Also einer, der sich zum Islam bekennt, wenn er Schirk begeht, Allahs, sein Vermögen und sein Blut sind halal. Versteht ihr das? Ja? Einer, der Schirk macht, ist aus dem Islam raus. Kharijun min millati al-Islam, aus der islamischen Mille, aus der islamischen Umma. Er zählt nicht mehr zur islamischen Umma. Halas. Ja? Du kannst nicht sagen, na, okay, er ist jetzt Jude. Nein, er ist kein Jude. Er bekennt sich ja zum Islam. Er ist ja auch kein Christ. Bekennt sich nicht zu Taurat, zu Injil, meine ich, zur Bibel. Wenn er Schirk begeht, das ist eine, wie gesagt, einer der Gefahren. La haula wa la quwwata illa billah. Ja? Er sich früher zu Islam bekannt und dann zeigt er, dass er jetzt Christ ist oder so. Dann ist er murtet. Das hat einen anderen Hukum. Da gehört, ist er auch Muschrik. Okay? Er hat den gleichen Hukum. Man bettere dinahu faktunu. Oder nicht? Zu diesem ersten Punkt, inshallah, schreiben wir die Ayah, damit ihr die Ayah lesen, inshallah, lernen könnt. Okay? Surah An-Nisa, Ayah 4, 8. Okay? Und zu der zweiten Sache erwähnen wir die Ayah aus Surah At-Tawbah. Ayah Nummer 5. Dass er kein Muslim ist und dass sein Blut und Vermögen halal sind, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا صَرَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Und wenn die verbotenen Monate vorbei sind, dann tötet die Muschrikin überall dort, wo ihr sie findet. Ja. Wenn die verbotenen Monate zu Ende sind, der Prophet hatte ja mit den Muschrikin einen Friedensvertrag. Ja. Wenn dieser Vertrag zu Ende ist, diese Monate, Allah sagt, Fasihu fil ardi arba'ata ashhur, ihr könnt im Land herumziehen, ja, 4 Monate lang. Und am Ende sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa'alamu annakum ghayru mu'jizillah, aber ihr sollt wissen, ihr werdet Allah nicht entkommen. Ja? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idhan sarakha al-ashhur al-hurum, faqtulu al-mushrikin haythu wajadtumuhum. Was ist Hukum von Mushrikin? Die keinen Vertrag haben, ja? Katlu heißt so, Wujidu. Hukm von Mushrikin, die keinen Vertrag haben, ist, die sollen gefangen werden und getötet überall, wo man sie fängt. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Alas? Also, wenn jetzt ein Muslim begeht Schirk, was wird mit ihm passieren? Der Khalifa ladet ihn vor, ja? Er muss Tauba machen. Wenn er ablehnt und sagt, nein, ich mache nicht Tauba, dann wird er getötet. Sein Blut ist halal, also halas. Unser Vermögen, er hat kein Vermögen. Alles, was ihm gehört hat, gehört jetzt wem? Allen Muslimen. Wenn wir sagen, dem Staat, dann bedeutet das allen Muslimen. Ihr müsst einen großen Unterschied machen zwischen, es gehört dem Staat im Kufr-Sinne, wie es hier ist bei den Kuffar, und dem Staat im islamischen Sinne. Wenn wir sagen, es gehört dem Staat, das bedeutet, es gehört allen Muslimen. Aber wenn man hier sagt, es gehört dem Staat, dann gehört das dem Staat und nicht dir. Du hast davon nichts, keinen Cent. Allah muss dann. Dritte Sache, wieso der Schirk so gefährlich ist, ist, أن الله تعالى لا يقبل من المشرك عملا وما عمله من أعمال سابقة تكون هباء منثورا. Die dritte Gefahr des Schirks, dass Allah جل شأنه nimmt von einem Muschrik Was ist ein Muschrik? Muschrik ist einer, der Schirk begeht. Und Muschrik zu übersetzen als Götzendiener ist falsch. Warum? Weil wenn man sagt Götzendiener, die sich nur auf das deutsche Wort, deutsche Übersetzung, Götzendiener, ja, konzentrieren, Sie werden glauben, Muschrik ist nur einer, der eine Statue anbetet. Ja. Aber wir sagen, Muschrik ist der, der Schirk macht. Egal, ob er jetzt eine Statue anbetet, oder er betet Kreuz an, oder er betet Jesus an, oder er betet Maria an, oder er betet irgendwas anderes. Ja? Politik ist zum Beispiel auch eine Sache des Glaubens. Ist ja auch ein Schirk. Schirk. Das hat nicht zu den Objekten. Götzdiener ist ein schwaches Wort. Deutsche Sprache ist schwach. Ja. Jede Sprache außer Arabisch ist ehrlich gesagt schwach. Wallah. Ja? Mangelhaft. Man kann zum Beispiel in der arabischen Sprache, die ist so ein Wort, wenn du sagst, Allahu Akbar. Ja? Es gibt zum Beispiel in der arabischen Sprache solche Enzyklopädien, subhanallah. Ja? Das sind nicht ein Buch, oder das ist ein Meer, Wallahi, eine richtige Wissenschaft, subhanallah. Ja? Ein Wort, wenn du sagst, es beschreibt sehr viel. Ja? Damit du das gleiche Wort oder den gleichen Satz, damit du es auf Deutsch sagst, musst du Seiten schreiben. Ein Roman. Es geht nicht mit einem Satz direkt übersetzen. Ja? Also, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt von einem Muschrik. Also einer der Muschrik ist einer, der Schirk begeht. Schirk, Muschrik. Islam, Tawhid, Kufr, Kafir. Schirk, Muschrik. Was gibt's noch? Iman, Mu'min. Ihsan, Muhsin. Jihad, Mujahid. Nifak, Munafik. Salam, Musalli. Ja? Und so weiter und so weiter. Adhan, Muadhin. Adhan, Muadhin. Schirk, Muschrik. Einer, der Schirk also macht. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt von einem Muschrik keine gute Tat an. Ha? Ein Muschrik hat eine gute Tat gemacht. Gibt es Muschrikin, die Gutes tun? Es gibt Muschrikin, die Gutes tun. Es gibt Muschrikin, sie fasten im Ramadan. Es gibt Muschrikin, die beten. Es gibt Muschrikin, die machen Hajj. Es gibt Muschrikin, sie zahlen Sadaka. Aber er macht Schirk, wa yazabillah. Ha? Welche Schirk? Wir haben viele Arten genannt. Wir werden da auch noch ein paar inshallah ta'ala erwähnen. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Von so einem nimmt Allah nicht. Zum Beispiel, einer der versteckten Arten von großer Schirk ist Al-Khawf. Angst. Angst. Ja? Du hast Angst von versteckter Angst. Du hast von jemandem Angst mehr als von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder du hast Angst von jemandem, dass er dir nicht einen Schaden zufügt, einen Schaden, den dir nur Allah zufügen kann. Ja? Jetzt lebt irgend so ein Zauberer, keine Ahnung, in Südafrika. Ja? Und du sagst, ja, er hat so starke Macht und Magie und so, er kennt sich so gut aus. Ja? Er kann mich hier krank machen. Und du hast solche Angst vor ihm. So einer ist Muschrik. Ohne Wenn und Aber. Jemand sitzt hier in Wien und hat Angst vor seinem Hodja in Türkei, dass er nicht hört und sieht, was er hier macht, ja, er kann mich jetzt sehen und hören. Sonne ist Muschrik, Sonne ist kein Muslim. Weil nur Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles. Hm? Oder nehmen wir an, jetzt ist Abdul Ghafur ist gestorben, okay? Ja? Und er liegt da tot und so, wir müssen die Nacht übernachten. Oder du alleine musst übernachten mit diesem einen Toten, ein Toter hier und so. Und du schläfst mit ihm in einem Zimmer und du, ich habe Angst, er wird aufstehen und er wird mich erwürgen. Oder er. Schirk? Wie kannst du Angst haben vor einem Toten? Der ist kalt, Bruder, wenn du berührst, so wie Beton. Kalt, Seele ist weg. Er kann nichts machen. Ja? Nichts. Ja. Totenstarre ist eingetreten, ja? Wie Holz. Und du hast Angst vor ihm. Verstehst du das, wahre Kolonie? Versteckte Angst. Kann große Schirk werden, wo Yasa Billah. Allah muss da. Was haben wir gesagt? Allah subhanahu wa ta'ala nimmt von einem Muschrik keine gute Tat an. Ja? Und dazu gehört alle guten Taten, die sie vorher gemacht haben, werden zu Staub vernichtet. Yawm al-Qiyamah. Ne? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, schreiben wir auch gleich in Shabbat auf, die Aya 4 in Shabbat. Al-Furqan Aya. Wie gesagt, diese Aya sind wichtig. Ne? Diese Aya sind wichtig, dass du sie inshallah ta'ala, dass du zu Hause diese Aya, du nimmst Koran, okay? Machst Koran auf, Surah An-Nisa, Aya 48. Machst dich schlau, liest ein bisschen Tafsir in deiner eigenen Sprache, liest auf Russisch, liest auf Bosnisch. Ne? Deine eigene Sprache, was sagen die Ulema? Alle haben jetzt Handys, weißt du, Internet ist überall mit dir. Schreibst rein, was Bedeutung von Aya, Bedeutung von Aya in Surah Tauba, Bedeutung von Lisa. Von dieser Aya. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَكَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. Und wir werden ihren Taten, ihre guten Taten, die sie gemacht haben, das waren gute Taten, Berge von guten Taten. Ja? Ein Muschrik hat Berge von guten Taten gemacht. Ja? Hat Hajj gemacht und Sadaqa gezahlt und hat gebetet, und, aber er hat Schirk gemacht. Vielleicht manchmal versteckte Schirk, manchmal offene Schirk. Okay? Er hat Sajda gemacht, jemand anderen außer Allah. Zum Beispiel. Ja? Letztens habe ich gesehen, wie heißt dieser marokkanische K1-Kämpfer? Ja, macht Schirk einem anderen, subhanallah. Er macht Sajda vor ihm im Dienst. Geht im Ring auf Sajda vor ihm, Allah. So einer ist kein Muslim. Auch wenn er Bedr heißt. Auch wenn er Hari heißt. Auch was weiß ich wie noch. Ein Freundchen, wenn er jetzt muschig ist und er macht Tauba, aber trotzdem, sind seine Bleiben von... Nein, inshallah nicht. Wenn er Tauba macht vor dem Schirk, aber dass man Tauba macht vor Schirk, was ist die Voraussetzung? Dass man den Schirk verlässt. Echt? Dass man den Schirk verlässt. Nein. Dass er es nicht gewusst hat. La. Dass er Ilm jetzt hat. Dass er weiß, dass er Schirk ist und dass er weiß, dass er Salah verboten hat und dass er weiß, dass er Kafir war. Halas. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Weil wenn du nicht weißt, dass das schlecht ist, wieso willst du dann Tauba machen? Deswegen sagen die Gelehrten, dem Shaitan, ja, der Shaitan liebt mehr eine Bid'ah als eine Sünde. Weil eine Sünde, du weißt, das ist haram. Du weißt, Alkohol ist haram. Du weißt es. Du weißt, Drogen sind haram. Du weißt, Zina ist haram. Du weißt, Zigaretten sind haram. Du weißt, Zinsen sind haram. Du weißt, Betrügen ist haram. Lügen ist haram. Du weißt, Allah hat das verboten. Ist verboten. Für dich besteht die Hoffnung in Shalotera, dass du Tauba machst und sagst, Wallahi, das ist eine schlechte Sache, hat mir nur Scher gebracht. Ja, natürlich, wenn du Verstand hast, wenn du keinen hast, dann wird schwer sein für dich. Ja. Sagst du, Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten. Und wenn Allah etwas verbietet, dann ist es ein Beweis, dass Allah das hasst. Ja? Ich mache das nicht mehr. Möge Allah mir verzeihen. Du weißt, es ist verboten, es ist schlecht. Aber bei einer Bid'ah, eine Sache, eine neu erfundene Sache, die Leute eingeführt haben in den Islam ohne Beweise, ja, und du machst es, du willst auf diese Art und Weise näher kommen, ja, wie zum Beispiel die Darawish, die versammeln sich und klopfen in Moschee und hüpfen und hu, juhu und ha, ha, ha, so machen sie. Nein, Türken, Tschetschenen, Kurden, Afghanen, Bosnier, Albaner, alle machen das. Nicht normal, Wallah. Wo ist Beweis für das, was sie machen? Wo? Im Koran? Wo im Koran? Surat al-Baqarah? Ja? Surat al-Tauba? Es gibt keine Beweise. Nein, ganz, es gibt Beweise, dass das Allahu Akbar Eigenschaft von Muschrikin ist. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ إِنْ دَلْبَيْتِ إِلَّا مُكْيَاءً وَتَسْدِيَةً. Ihr Gebet neben Kaaba, sagt Allah über Muschrikin, die damals gelebt haben in der Zeit von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihr Gebet neben Kaaba, ihre Gottes, sind nichts anderes außer Pfeifen und Klatschen. Wie haben sie Tawaf gemacht? Sie haben sich neben um Kaaba haben sie Tawaf gemacht und haben manchmal ganz nackt, okay? Das war so bei den Muschrikin früher. Die hatten einen Monopol. Wenn du Hajj machen willst, dann musst du Ihram in Mekka kaufen. Jeder andere Stoff gilt nicht, nur dieser heilige Stoff von Mekka. Haben Muschrikin gemacht Business? Ja? Wenn du diesen Stoff nicht kaufst, alle anderen Ihram gilt nicht. Die Leute kommen, haben kein Geld, alles nackt. Und dann haben sie nackt gemacht. Ohne Kleidung. Wallahi. Ja. Deswegen. Und wie haben sie gemacht? Sie haben gepfiffen. Gepfiffen. Und geklatscht in die Hände. So haben sie Tawaf gemacht und Kaaba. Das waren ihre Gebete. Ja. Dann hat der Prophet, wie ihr wisst, also im letzten Jahr, alaihissalatu wassalam, gesagt, dieses Jahr dürfen die Mushrikin nicht mehr kommen. Ja? Und kein Mushrik also wird nackt Tawaf machen um die Kaaba und so weiter und so weiter. Sachen so was Taub, oder? Echt? Sachen so was Taub. Das ist die Sura, aber das ist der Hadith. Okay? Hm? ولا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نهدي زميا ايوه دي dürfen nie die Moscheen dürfen sich der Kaaba nach diesem Jahr ja dürfen nicht mehr zur Kaaba kommen das war's aber die kommen noch immer bei Yasin Villa nicht so hin Business auch heute ist Business. Auch heute ist Business. Die lassen jeden Kafir in Mekka reinkommen. Warum? 4.000 Euro kostet. Ja, 4.000 ist halt jetzt. Ja, Geld. Wegen Geld. Und genau das tut Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran erklären, dass das nicht erlaubt ist. Allah muss sagen. Taib. Wo sind wir stehen geblieben? Aywa. Und dazu erwähnen wir noch einen Shalom Tera aus Sura. الزمر آية 65 merkt ihr euch das? Nein, gell? Merkt ihr euch das? Das wäre gut für euch, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَقَدْ أُوْهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten Salaman, وَلَقَدْ أُوْهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Dir wurde jetzt offenbart. Allah offenbart dir. Und Allah hat auch denen vor dir offenbart. Wem hat Allah vor Muhammad a.s. offenbart? Propheten. Ja. Also Allah offenbart den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat den anderen Propheten vor ihm auch das gleiche offenbart. Was ist es? La in ashrakta, la yahbatanna amaluk. Wenn du Schirk begehst, werden alle deine Taten zerstört werden. Ja? Allah sagt das zum Propheten, wenn du Schirk begehst, sind alle deine Taten kaputt. Alles. Ja? Und am Ende, und du wirst zu den Verlierern gehören. Ja? Du wirst zu den Verlierern gehören. Deswegen, Herr Muschik, viele Leute lassen sich von der Äußerlichkeit blenden. Ja? Wenn jemand Schirk begeht, sind alle seine anderen Taten kaputt. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, ich weiß, er macht Dua zu dem Toten. Er ruft einen Toten. Ja, ja Ustaz oder ja Sheikh oder Maulana. Ja, er betet ihn an. Verlangt von ihm etwas, was ihm nur Allah geben kann. Ja, oder eine andere Art von Schirk. Dann kommt und sagt, ja, Allah, ich kann nicht sagen, ich muss Schirk. Er betet. Er hat Schirk gemacht. Stimmt's? Ja. Mit seinem Schirk hat er das Gebet kaputt gemacht. Das Gebet ist ungültig. Ja. Was sind die Shurut? Shurut us-Salah. Ja. Schatz, Shurut us-Salah. Nummer 2. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Nummer 2 ist Tahara, Abdest, Sauberkeit. Nummer 3 ist Zeit. Nummer 4, Richtung Qibla. Nummer 5, aber Nummer 1 haben wir vergessen. Was ist es? Islam. Wer Islam also nicht hat, all das ist ungültig. Abdest, der Muschi kommt und nimmt Abdest. Und? Allah muss dann. Ja? Das gibt es wirklich, Bruder. Ach, das gibt tausende, Millionen Beispiele für das, Allah. Sogar Kuffar aus Lyon gibt es, Wallahi. Hm? Sogar Kuffar aus Lyon. Kuffar aus Lyon. Aber wir wollen, inshallah, auf dem Boden bleiben, inshallah, damit wir die Sache, damit die Leute nicht verstehen. Habt ihr das verstanden schon auf der Hand? Ja? Es wäre wirklich sehr, sehr nett von euch, okay? Dass ihr diese Aya selber nachguckt in Shalom Tala zu Hause, dass ihr nachschaut in deiner Sprache, Deutsch, Türkisch, wie auch immer, dass du dir darüber ein bisschen Gedanken machst. Allah hat den Koran allen Menschen offenbart. Okay? Verstehst du das, Barakallahu fik? Und diese Ayat sind nicht nur für die Muschrikin damals, die gelebt haben in Mekka, gegen die Muhammad s.a.w. gekämpft hat. Gegen die Rasulullah Jihad geführt hat. Das ist nicht nur für die, sondern diese Ayat sind Muhkama, die gelten bis Yawm al-Qiyam, für alle Muschrikin. Ein Muschrik, der sich Mustafa nennt. Oder ein Muschrik, der sich Hans nennt. Oder ein Muschrik, der sich irgendwie anders nennt. Diese Ayat gelten für alle Barakallahu fikum. Verstehen Sie das, Barakallahu fikum? Wir können ja nicht, so werden wir die Kuffar. Diese Gesetze gelten nur für die Schwachen. Und für die Starken gibt es besondere Aristokratie, die edlen, edle Familie, die sind unantastbar. Die, wie jetzt zum Beispiel in Saudi-Arabien. Saudische Familie, Ali Saud darf machen, was sie will. So viel sie will. Gibt es ein Gesetz, das sie zur Rechenschaft ziehen kann? Wenn irgendein Pakistaner in Saudi-Arabien Drogen nimmt oder sowas, das war's. Alas. Aber wenn jemand aus der saudischen Familie das macht, von Ali Saud, kann ihm das jemand verbieten? Aber letztens habe ich gesehen einen, Allah hat ihn so erniedrigt, Allahu Akbar. Saudischer Prinz von Ali Saud, okay? In New York, er fährt so einen roten Ferrari mit so einer Blondine, weißt du, so ein Cabrio. Und ein Kopf steht dort, weißt du, und schreibt ihn so ein. Und er kommt neben den Kopf. Er glaubt, er ist in Saudi-Arabien, weißt du, er ist jetzt Familie von König. Und er da, er kommt, der Kopf nimmt ihn, schmeißt ihn auf den Boden, tretet ihn mit Füßen, gibt ihn Halsschell. Die haben ihn richtig fertig gemacht. Ich sag, ja, so ein Ziegen. Allah muss da. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Er glaubt, weil er Geld hat, weil er Ferrari hat, weil er. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tayyib. Wenn die Murji so etwas hören, die drehen durch, sagen, schau, er freut sich, dass eine Muslim sowas. Was für ein Muslim? Ja? Tayyib, vierte Sache. Oder vierte. Also, der Gefahren halt des Schirms, barakallahu fikum, anna dukhulu al-janna alayhi haram, wa huwa mukhalladun fi nari jahannam. Ja? Für den Muschrik. Für einen Muschrik ist Jannah verboten. Was bedeutet verboten? Habt ihr gesehen, wenn du in der Apotheke reingehst oder so, steht so und Hund, weißt du, darf nicht reinkommen. Genau so, Muschrik in Jannah, verboten. Du kommst nicht rein. Aber dafür gibt es was anderes. Jannah. Ewigkeit in Jahannam. Jannah verboten und er ist für die Ewigkeit in Jahannam, wo er sind. Al-Ma'idah, Ayah 7:2, Surat al-Ma'idah. Können Sie schon mal nachschauen, wenn ihr mir nicht glaubt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innahu man yushrik billahi, faqad harrama Allahu alayhi al-Jannah. Derjenige, der Schirk macht, Allah, derjenige, der jemanden Allah gleichstellt, faqad harrama Allahu alayhi al-Jannah. Allah hat ihm Jannah verboten. Derjenige, der Schirk macht, Allah hat ihm Jannah verboten. Wa ma'wahu an-nar. Und sein Verweil wird das Feuer sein. وما للظالمين من أنصار und die Zalimin werden keinen Helfer finden. Es gibt keinen Helfer für die Zalimin. Ja? Und sehr oft, wenn nicht immer, wenn Zalimin oder Al-Zulm mit Elif und Lam erwähnt wird, hieß es zwar nicht mit Elif und Lam erwähnt, aber Zalimin in diesem Sinne, es ist schon mit Elif und Lam. Aber in diesem Sinne wird Zalimin, wenn man mit Zalimin wird mit dem Siyak al-Aya, das was vorher war, verbunden. Verstehst du mich, Barakallahu? Allah subhanahu wa ta'ala spricht über Schirk. Ja? Und dann spricht er über Zulm. Was sind diese Zalimin, diese Ungerechten? Auf wen bezieht sich das, die Ungerechten? Allah beschreibt die Mushrikin als die Ungerechten. Verstehst du das, Barakallahu? Ja? In einer anderen Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in der Schirkele, Zulmun azim, wahrlich ist Schirk die größte Ungerechtigkeit. Der größte Zulm, Barakallahu. Jetzt sind schon noch der, wie viel Zeit haben wir noch? Super. Merkt euch das und tut, wie gesagt, zu Hause ein bisschen nachforschen, recherchieren, macht euch schlau, damit ihr nicht, ich sag's nicht, damit ihr inshallah lernt, nicht, dass ihr, nein, damit ihr nicht unwissend bleibt, unwissend, bleibt. Also, diese Sache wirklich, letztens erwähnen habe ich es aber nicht geschafft, Barakallahu fikum. Und das ist eine sehr wichtige Sache. In unserer Zeit, in der wir leben, versuchen die Kuffar und Mushrikin, sie versuchen mit allen Mitteln, mit Fernsehen, mit Medien, mit Zeitungen, mit der Schule sogar, ja? Die Schulen, alle offiziellen Schulen dieser Welt, okay? Die Schule hier und die Schule in der Türkei. Und die Schule in Russland und die Schule in Amerika. Sie haben alle diese eine Sache gemeinsam. Sie wollen unbedingt beweisen, dass der Asl bei den Menschen Schirk ist und nicht Tauhid. Ja? Grundsätzlich ist die Menschheit was? Sie muss sich hin. Götzenanbeter. Ja? Das will man was? Weil unterjubeln. Zum Beispiel in den Schulen ist, was ist offiziell die Lehre? Dass Allah den Menschen erschaffen hat, damit der Mensch ihn anbetet? Oder ist Allah wird nicht einmal in der Fußnote erwähnt? Ja? Der allmächtige Gott. Sondern der Mensch ist entstanden durch Zufall. Durch Zufall ist er entstanden. Ah, ja. Also, wie gesagt, Anfang eines Menschen ist Zufall, irgendeine Explosion im Universum. Der Urknall. Und dann Erde. Oder so eine Masse und dann trennt sich die Erde von der Sonne. Kühlt ab. Dann, durch die ganzen, keine Ahnung, Atome, Moleküle, dies, das, Elektronen, Neutronen, entsteht Wasser. Dann entsteht Dings, wie heißt das? Auf jeden Fall, irgendwann einmal klettert ein Tier auf den Baum und dann klettert er wieder vom Baum runter. Und das wollen sie beweisen, das ist der Mensch. Halas, ja. Da bleibt überhaupt kein Platz für Allah. Da bleibt kein Platz für Gott, dass du sagst, der Gott hat Menschen erschaffen. Nachdem man dir von klein aus diese Spitze einspritzt, die Spitze des Schirks, ja, die Spitze des Atheismus, ja, wenn man mir diese, dann kannst du zu Hodja schicken, so viel du willst. Ja. Der geht zu Hodja und lernt arabische Buchstaben und lernt Rabbi Yassir wa Ratu Asir. Diese Dua ist nicht einmal von Sunna. Okay, die Bedeutung von der Dua ist inshallah richtig und man kann sie lesen, wenn man keine andere Dua kennt. Rabbi Yassir wa Ratu Asir. Rabbi Tamim bin Khair. Amin. Ja? Hab sie im Maktab genannt, im Maktab. Wie auch immer. Ja? Du kannst ihn dann zu Hodja schicken, du kannst ihn schicken zu. Alas, er hat ein Virus, er ist infiziert mit Schirk. Ja? Der Mensch ist wissenschaftlich, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Mensch von Affen entstanden ist. Heute, diese ganzen sogenannten, diese Urkulturen, okay, die alten Ägypter und die alten Chinesen und die alten Inder und die alten Maya-Stämme und die, keine Ahnung, irgendwelche, und die, sie werden heute wie erwähnt? Mit Stolz. Ägypten zum Beispiel ist offiziell stolz auf was? Auf die Pyramiden, die sie haben. Auf Pharao, die sind stolz, die sind gehst, kaufst Pyramide, machst, bringst du nach Hause ein Souvenir oder gibst du den Adler oder halb Adler, halb Affe oder keine Ahnung, gegen solche Tiere. Richtige Zeichen des Schirks. Ja, die sind stolz darauf. Und das ist so interessant. Und Bücher wurden geschrieben. Und du musst in der Schule lernen über Pharao. Ja. Und über Allahumma Mustan. Über Pharao, das ist Wissenschaft. Aber wenn Musa erwähnt wird, dann ist Islam, dann ist das wie eine Legende. Es ist eine Legende. Es ist so, es wird erwähnt. Es wird, Musa hat die Bello Israeliten befreit. Oder das ist eine, ja. Mythos und so. Subhanallah. Ja? Die wollen unbedingt der Menschheit beibringen, dass Schirk Ast ist. Und das sind gewaltige Studien, wallahi. Guckst ein bisschen nach im Internet. Forscht ein bisschen nach. Ja? Ist bei den Menschen grundsätzlich Monotheismus oder ist bei den Menschen grundsätzlich Mehrgötterei? Polytheismus, dass man also Götzen anbetet und Statuen anbetet. Ja? Und dann werden so viele, die Griechen, oh, wenn jemand sagt Griechen, alle sind so stolz auf ihre Wissenschaft und auf ihre Weisheit und auf ihre, ja? Sogar die Nazis zum Beispiel, die Rechtsradikalen, die sind auch Muschlikin. Ja? Die Nazis, gestern habe ich so einen Artikel gelesen, zum Beispiel die Nazis, sie kleben solche Zeichen in ihren Zimmern, neben dem Hakenkreuz, haben sie auch zum Beispiel ein Zeichen vom Gott, dieser Tor, ich habe sie gesehen, gesehen, Thor, dieser mit Hammer, mit großen Muskeln. Er ist auch eine Gottheit. Gott Thor, dann dieser Gott so und so, dann Gott so und so, dann Gott der Stärke, dann Gott des Donners, dann Gott des Himmels und dann Gott. Ja? Die Nazis glauben sowas. Sie glauben gar nichts, das sind Analphabeten. Zurückgebliebene, ja? Das sind Haschler, Junkies. Alkoholiker, das ist, aber ich sage nur, Barakallahu fikum. Ja? Diese Gottheiten, diese alten Gottheiten aus der griechischen Mythologie sind sehr bei den Menschen, subhanallah. Ja? Habt ihr so eine Hand gesehen bei Muslimen? So eine Hand, Hand, Hand, so eine Hand. Ja? Was ist der Ursprung dieses Handes? Ja? Hand Fatima. Nein, das ist schon viel älter. Aber dann später haben sie gesagt, Hand Fatima. Das Band auf hier, wo sie... Vergiss es. Ich habe dich vorhin gebeten, keine Kommentare. Nur zu hören und die Leute da versuchen, was zu verstehen. Okay. Okay. Inshallah, wir... Ein Muslim glaubt... Okay, was ist der Beweis, dass grundsätzlich bei den Menschen Monotheismus ist? Glaube an einen Gott. Was ist der erste Beweis? Sofort, geht sofort. Ja. Koran. Adam. Adam, alayhi salam. Allah hat Adam erschaffen. Ja? Adam kam auf diese Welt. Was? Hat Adam Götzen angebetet? Haben die Kinder von Adam Statuen angebetet? Nein, sie haben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, sagt: Kana bayna Adam wa Nuh, alayhi salam, ashar. Kem Karn? Ashara Kurun. Kulluha ala Tawhid. In anderen Überlieferung, Kulluha ala Shariat al-Haq. Und in anderen Überlieferung, Kulluha ala Islam. Aber diese Überlieferung, inshallah, könnt ihr gucken bei den Mufassirin. Ja? Ganz besonders, wenn es sich um das Wort Karn handelt. Kurun. Was ist ein Karn? Ja? Ein Jahrhundert sozusagen. Ein Jahrhundert. Oder eine Generation, Barakallahu fikum. Und deswegen sage ich Mufassirun, Imam al-Tabari oder Imam al-Qurtubi, ja, oder andere, erwähnen die Bedeutung vom Wort Karn, Generation oder Jahrhundert. Okay? Aber inshallah ta'ala, wer diese ganzen Tafsir hat, die wir erwähnt haben, kann selber nachforschen, inshallah ta'ala. Zwischen Adam al-Islam und Nuh waren wie viele? 10 solche Jahrhunderte. Oder 10 Generationen. Okay? In anderen Überlieferungen wird erwähnt, dass Adam a.s. 1000 Jahre gelebt hat. Ja? Und zwischen Adam a.s. und Nuh a.s. waren wieder 1000 Jahre. Also, wenn wir sagen, Karn bedeutet 100 Jahre, dann bedeutet das, 10 mal 100 ist 1000. Stimmt's? Bist du sicher? 10 Mal. Ah ja, Barakallahu fik. 1000 Jahre. Kulluhum ala Tauhid. Alle waren auf Tauhid. Zwischen Adam und Nuh gab es keinen Schick. Verstehen Sie das, Barakallahu fik? Dann war Nuh alaihi salam wie alt? 1000 Jahre. Auch. Ja. Auch 1000 Jahre. Nuh alaihi salam in seiner Zeit, das, also zur Zeit von Nuh alaihi salam, zum ersten Mal entsteht Schirk unter den Menschen. Ja. Vor Nuh alaihi salam gab es keinen Schirk. Alles? Es gab keinen Schirk. Wenn jemand kommt und sagt, okay, Idris alaihi salam war ein Prophet zwischen Adam und Nuh. Ja? Idris war nicht ein Prophet, ein Gesandter im Sinne, dass das mit Muschrikin zu tun hat, wie Nuh a.s. oder Ibrahim a.s. oder Musa oder Isa oder Muhammad a.s. Nein, sondern er war nur ein Erneuerer der Religion und den Leuten bestimmte Sachen zu erklären, zu erneuern. Aber nicht den Tauhid, weil die waren auf Tauhid. Verstehen Sie das, Barakallahu fikum? Bei Beni Israel gab es Hunderte von Propheten. Ja? Tausende von Propheten, nur bei Beni Israel. Ja? Aber sie haben den Leuten nicht beigebracht, was? Den Tauhid, sondern haben ihnen beigebracht, ja? Haben ihnen Sachen erneuert, ja? Die sie vergessen haben oder die in Vergessenheit sozusagen geraten worden sind. Nein. Sag Sheikh, keine fi qawmi Nuhin. Lamma ghallu fi salihin. Das erste Mal also, Schirk auf dieser Welt war in dem Volk von Nuh, als sie begonnen haben zu übertreiben in ihren Salihin, die guten Menschen, die guten Gläubigen im Volk von Nuh a.s. Ja? Die guten, bei uns nennt man sie Awliya, Waliullah. Ja? Als sie gestorben sind, haben die Leute begonnen zu übertreiben. Die haben ihn begraben. Ja? Dann ist der Shaitan gekommen und hat gesagt, wieso gibt es hier nicht Fotos, damit sie bei euren, wenn ihr sitzt, ja, wenn ihr Sitzungen habt, diese großen Leute, diese Awliya, die gestorben sind, die waren so gute Mu'minin, ja, die fehlen euch. Die haben Fotos gemacht. Die nächste Generation, sie haben Statuen gebaut. Die nächste Generation hat gesagt, unsere Vorväter haben diese Statuen angebetet. Und so hat es, ist zum Schirk gekommen. Okay? Dann wünsche ich und sage, وصوروا صورهم ثم آل أمرهم إلى إبادته من دون الله. Am Anfang haben sie nur Bilder von ihnen gemacht. Ja? Bilder und Statuen, aber es hat mit der Zeit dazu geführt, dass sie begonnen haben, diese Bilder und diese Statuen anzubeten. Barakallahu fikum. فأرسل الله إليهم نوح عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala zu diesem Volk Nuh عليه السلام geschickt, der sie zum Tauhid widerruft. Ja? Alles? Das ist der erste Schirk, der passiert ist. Dann der Schirk im Volk von Musa a.s. Hadatha indama ittakhadu al-ajl. Zum Beispiel bei Musa a.s. in seinem Volk, als sie was gemacht haben? Sie haben einen Kalb aus Gold gebaut und haben begonnen, es anzubeten. Haben gesagt, das ist unser Gott. Ja? Also der Anführer. Wie hat er geheißen? Samiri. Sagte, das ist euer Gott. Ilahukum wa ilahu Musa. Das ist euer Gott und Gott von Musa. Musa war abwesend. Schirk haben sie begonnen zu machen. Aywa. Dann erwähnt der Sheikh Schirku fin Nasara, dann der Schirk bei den Christen. Hadatha ba'da Rafi Isa alayhi salam ila sama'. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala Jesus in den Himmel erhoben hat, ist wer gekommen? Paulus. Merkt euch diesen Namen. Ja? Paulus war ein Feind von Isa, a.s. Dieser heilige Paulus. Ja? Er war ein Feind von Isa. Hat Jesus, a.s. und seine Freunde, die Mu'minin, die Gläubigen, er hat sie gejagt, Habibi. Ja? Er war der größte Feind. Aber nachdem Allah subhanahu wa ta'ala Isa zu sich genommen hat, Paulus war ein Jude, ja? Hat er plötzlich Islam angenommen. Die Religion von Jesus hat er angenommen. Paulus. Er war ein reicher, mächtiger Mann, ja, in der Zeit. Hat plötzlich Islam angenommen. Und dann hat er begonnen, den Menschen die Religion so zurechtzustellen, wie er möchte. Subhanallah. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Die Großen, zum Beispiel die Herrscher in den muslimischen Ländern, als die osmanische Khilafa aufgelöst worden ist, okay? Der islamische Staat, als gefallen ist, sind in allen muslimischen Ländern neue Herrscher gekommen. Ja? In Mauritanien neue Herrscher, in Marokko, in Tunesien, in Algerien, in Libyen, in Niger, Nigeria, Mali, dann Rauf, Ägypten, Sudan, dann unter Sudan, Eritrea, Somal und so weiter und so weiter. Alles muslimische Länder. Okay? Alles muslimisches Territorium. Und dann hier, wieder rauf, Palästina. Alles muslimisches Reich. Osmanisches Reich. Syrien, Jordanien. Jordanien gab es überhaupt nicht. Allah umstan. Es war alles Scham. Libanon gab es auch nicht. Ja? Irak, Türkei, heutige Türkei. Dann weiter über die Türkei. Griechenland, Albanien. Griechenland war ein islamisches Land. Sicher, was glaubst du denn? Schon nur lange war der Krieg. Ja? Aber die Griechen waren klug. Ja? Also es wird so verkauft. Griechenland war Habibi ein islamisches Land. Die Griechen haben ihre Steuern gezahlt und haben keinen Stress gemacht. Deswegen ist die griechische Kirche also, wie soll ich sagen, sie konnte sich entwickeln. Ja, Religion. Welches Land ist das erste Land in Europa mit Religionsfreiheit? Das erste Land in Europa in der Geschichte. Spanien, als Muslime Spanien angenommen haben, haben sie Spanien erklärt, Religionsfreiheit. Willst du Muslim sein, Christ, Jude, darfst du sein. Ja? Verstehen Sie das, Barakalafikum? Dann weiter oben, Mazedonien, dann Königreich Serbien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, ja? Halb Russland, Barakalafikum. Ja? Sibirien hat den Muslimen gehört. Sibirien, halb China, ja? Halb Frankreich. Der Plan von Muslimen damals war, von Tariq ibn Ziyad war, dass sie Istanbul erobern von Europa. Dass sie zuerst die ganzen europäischen Länder erobern, dass sie von oben kommen und Istanbul erobern. Ja. Taktik. Aber ist nicht gegangen. Dann haben sie von dieser Seite erobert. Wie auch immer, Barakallah. Als die islamische Stadt aufgelöst worden sind, ist alle diese Länder, die ich erwähnt habe, hat man einen neuen Herrscher gegeben. Okay? In Türkei Atatürk, der neue Herrscher. In Ägypten, neue Herrscher. Arabische Halbinsel, neue Herrscher. Kuwait, Emirate, Saudi-Arabien, Jemen, neue Herrscher. Okay? Überall neue Herrscher. Erste Aufgabe war was? Hoja und die Gelehrten weg. Ja. Arabische Sprache, weg. Ägypter können zum Beispiel nicht Arabisch, ist das so? Ja? Algerier können besser Französisch als Arabisch. Die Tunesier können besser Französisch. Ja? Weil in der Schule lernen sie Hochfranzösisch. Aber auf der Straße sprechen sie Straßenarabisch. Ja, Milente, Zeye. Nix, das ist nicht Arabisch. Straßensprache. Dann, wenn du mit ihm Hocharabisch sprichst, ja, wie geht es dir, was machst du, wo gehst du hin und so. Manche kommen und sagen, Sadakallahu alaihi, ich glaube, du hast Koran gelesen. Ja, das versteht dich nicht. Und manche, die Koran, er liest Koran, er versteht nichts. Frag ihn, was bedeutet dieses Wort, ja, im Koran? Was bedeutet dieses Wort im Koran? Ja? Sie verstehen das nicht. Er kann nicht Arabisch. Erster Plan, die Gelehrten weg. Ja? Arabische Sprache weg. Ja? Koran weg. Hadith weg. Aqidah weg. Ja? Dann kannst du dein System erzählen, so viel du willst. Verstehen Sie das, Barakallahu fikum? Allah muss dann. Zum Beispiel in der Türkei. Heute noch immer. Ja? Heute noch immer. Von Kindergarten aus. Jeden Tag müssen die Kinder stehen vor Kemal Atatürk. Ja? Ja? Jetzt nicht mehr? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja? Inshallah, es gibt Fortschritte. Inshallah. Ich habe nichts dagegen, dass Türkei wieder Zentrum vom Islamischen Reich ist. Mit Erdogan. Na, Erdogan wird das nicht gehen. Es wird noch viele Jahre dauern. Ja? Noch vielleicht Lawale, wie viel noch. Aber noch von heute auf morgen wird das nicht. Ja? Es wird noch viele Jahre dauern. Da werden wir alle wahrscheinlich unter der Erde sein. Ja? Zusammen mit Erdogan. Wir werden alle unter der Erde sein. Aber inshallah, wenn neue Generationen kommen und der sich an Koran und Sunna hält, Allahs. Ja? Wenn Koran und Sunna kommen, alle Grenzen fallen, alle Mauern fallen. Ja? Diese russischen Republiken, alle. Ja? Nennt mir einen Herrscher von den russischen Republiken, wo einst Zentren des islamischen Wissens waren. Ja. Usbekistan, Tadschikistan, ja, Bukhara. Nennt mir einen dieser Herrscher, der Muslim ist. Einen einzigen. Ja. Islam ist verboten, Habib. Ja. Kirgistan, Kasachstan und so weiter und so weiter. Islam verboten, Allah Akbar. Ja. Außer natürlich die Afghanen. Die Afghanen sind von Natur aus, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen so gegeben, sind so ein steinhartes Volk, haben sich nicht einmal Alexander, der Schwule, konnte also die Afghanen in die Knie zwingen. Ja? Ein gefährliches Volk. Deswegen haben sie auch, alhamdulillah, die Russen damals kaputt gemacht. Und die Amerikaner werden sie auch, inshallah, besiegen. Taib, was war mit diesem Paulus? Dieser Paulus hat den Menschen damals, hat gesagt, er hat Islam angenommen, dann hat er die Religion von Isa a.s. verfälscht. Er hat gesagt, Isa wäre Gott oder Sohn Gottes, hat göttliche Eigenschaften und seine Mutter und der Heilige Geist. Und dann haben sie begonnen, Leute für heilig zu erklären. Also er ist der Erste, der was getan hat. Begonnen hat, über diese Dreifaltigkeit zu sprechen und über den Kreuz und so weiter und so weiter. Barakallahu fikum. Aywa, dann der Schirk bei den Arabern. Ja? Die Araber haben gelebt auf Religion von wem? Ibrahim a.s. auf Tawhid. Ja? Dann kam nach Ibrahim a.s. sein Sohn Ishak bei den Ben Israel, seine zweite Frau. Oder erste Frau, seine zweite Frau. Ja? Aywa. Und Ismail ist die erste Frau. Stimmt's? Ja. Ismail und Ishaq. Ismail. Die haben gelebt auf Tawhid. Bis Amr ibn Luhay, al-Khuzai, ja, ein bekannter Clan in Mekka. Ja. Alas? Amr ibn Luhay al-Khuzai war ein großer Mann in Mekka. Ein großer Mann. Was er sagt, wird respektiert. Was hat er gemacht? Er hat nach Mekka Statuen gebracht. Ja? In Mekka hat er Statuen gebracht. Der Shaitan hat ihn offenbart, wo einige dieser Götzen noch von Nuh a.s. begraben worden sind, ja? an der Küste. Er hat sie rausgeholt und hat sie in Mekka reingebracht. Die Leute wussten, dass das falsch ist. Ja? Die Leute wussten, dass das verkehrt ist. Ist nicht normal. Ja? Aber das ist Amr ibn Luhay al-Khuzai. Wie willst du gegen... Ja? Jetzt eine Persönlichkeit unter den Muslimen heute. Ja? Nenne irgendeine Persönlichkeit. Jemanden, den ihr respektiert. Oder unser großer Hodja oder unser Mufti oder unser Reis ul-Ulama. Er kommt morgen mit einer Fetwa und sagt, irgendeine Fetwa. Wir wissen, dass das falsch ist. Wir wissen, dass das Blödsinn ist. Aber er ist unser großer Mufti. Wir können das. Ja? Heute in unserer Zeit haben Leute ihren eigenen Amr bin Luhay al-Khuzai. Ja? Genau damals, die Leute haben gesehen, das ist falsch, dass Amr ibn Luhay eine Statue bringt. Ja? Und dann mehrere, und immer mehr wurden es. Ja? Sie wollten nicht mit ihm streiten, oder dass Probleme sind. Und wie, ist so gut, alles Harmonie, Mashallah, alles ist kein Streit. Aber mit der Zeit, neue Generationen. Du hast nicht geredet, als du die Chance hattest, ja? Bist gestorben. Deine Kinder sind gekommen, dann ihre Kinder. Dann werden sie sagen, ja, die Leute alle schweigen, die werden angebetet. Das bedeutet, es ist in Ordnung. Eine Schubha von Schubha Muschrikim damals, die werden wir inshallah ta'ala am nächsten Freitag also erwähnen, die Leute mit den Muschrikim, ihre Art weiß damals, dass sie immer mit Mehrheit beweisen. Was ist der Beweis? Ja, die Mehrheit macht das. Wenn die Mehrheit aus dem Fenster springt, springst du mit. Weil das ist der beste, stärkste Beweis. In die Mehrheit. Die Mehrheit ist nicht normal. Heute. Was ist mit dir? Willst du auch mit der Mehrheit gehen? Ja? Dich wie ein Irrer aufhören? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Genau so hat, wie gesagt, dieser Amr diese Statue gebracht und hat die Religion von Ibrahim a.s. beschmutzt. Und so ist der Schirk bei den Arabern entstanden. In Hijaz. Also Mekka, Medina, Jidda. Ja. Dann kam der Prophet und hat gegen den Schirk gekämpft. Aber dann ist wieder in der Umma des Propheten Schirk entstanden. Bei den Schia an erster Stelle. Bei den Schiiten, die haben Schirkiat eingeführt. Ja? Schirkiat haben sie eingeführt. Am stärksten haben sie sich. Es gab Schirk, so in der Zeit von Ali radiallahu anhu, die ersten Schia. Ja? Aber dann in der Zeit von Fatimiten. Ja? Die Fatimiyyah, diese Sekte der Schia, bei denen wurde Schirk richtig, es wurde daran gearbeitet, dass der Schirk sich verbreitet. Ganz Ägypten war unter ihrer Kontrolle. Ja? Die waren eine Macht, ja? Hatten Herrschaft, hatten ihre fatimitische Khalifat in Ägypten. Da haben sie viele, diese Schirkiat von Juden und Christen, haben sie eingeführt, ja? Das Beten von Gräbern und das Beten von Anbeten von Toten und Dua zum Toten und Mawlid. Mawlid, Mawlid und Nabi. Wer hat das erfunden? Die Fatimiyyah. Die Fatimiten haben es erfunden. Ja? Wann? Ja? Im 4. Jahrhundert. Ja. Also im 4. Jahrhundert nach Hijra. Ja? Im 4. Jahrhundert nach Hijra. Wann ist das circa ungefähr? Ja? Im Jahr 900 nach Miladi. Ja, circa 900 nach dem Gregorianischen, oder wie das heißt. Gregorianische. Und die Sufis. Ja? Die extremen Sufis, die auch. Und die heutigen Schia sind alle Muschrikin. Ja? Und die meisten Sufis oder die sufischen Sekten heute, ja, sind nach Schimbendis. Ja? Die tschetschenischen. Sufis, ihre Wurzeln sind bei der Nacht nach Schimbendis. Die türkischen, ja, die aus Syrien, die Kurden, die in Ägypten. Ja, alle haben eine Sache gemeinsam. Und das ist was? Akhidatu wuhdat al-wujud. Wo ist Allah? Überall. Ja? Wo ist Allah? Überall. Das ist diese Akhida, die sie gemeinsam haben, dass Allah sich mit allem und jedem verkörperlicht hat. Tabarak wa ta'ala. Akhidatu shirk. Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja. Wie kommen denn die Aleviten, die sind ja Kuffar aus Lyon, wie kommen denn die, das geht ja nicht, das ist wie wenn jetzt die Christen sagen würden, wir gehören zum Islam. Aleviten gehören nicht zum Islam. Ja, aber wie kommt das, dass man sagt, dass die Muslime sind, also dass die Kuffar sagen, dass die Muslime sind? Nein, schau, die Christen sagen, Islam teilt sich in zwei Sekten, die Sunniten und die Schiiten. Der sunnitische Islam und der schiitische Islam. Dann unter den Schiiten gibt es diese und Aleviten. Sind eine Sekte des schiitischen Islams. Ja? Und Muslime sind so dämlich und nehmen ein über Islam und den Kuffar. Ja? Anstatt dass sie sagen, die Schia, dass wir gleich es gibt keinen schiitischen Islam. Ja? Es gibt Islam nach Koran und Sunna. Ja? Alles andere ist kein Islam. Halas, wenn jemand sich Schia nennt, ja, das Wenigste, was man sagen kann, Tashabbuh bi Ahlul Bida. Aber derjenige, der Schirk macht, er ist ein Muschrik, auch wenn er sich Sunni nennt. Verstehen Sie das, Barakallahu fikum? Ja? Aber die Aleviten sind überhaupt keine Muslime. Warum? Weil wir, wenn wir gucken, wer sind die Aleviten? Die Aleviten, Bashar al-Assad, dann gucken wir in den islamischen Büchern, was sagen die islamischen Gelehrten über Aleviten? Aleviten heißen offiziell wie? Nusayriya, das ist ihr islamischer Name. Im Islam, also bei den islamischen Gelehrten heißen die Aleviten Nusayriya. Wer sind die Nusayriya? Was ist ihre Akida? An was glauben sie? Und so weiter. Ja? Ich dürfen uns nicht also die Religion von den Kuffar. Also, aber ich meine zum Beispiel die Schirr, die haben ja den Schirk eingeführt. Aber die Aleviten, die haben ja nie zum Islam gehört. Wie kommt das, dass man sagt? Schiiten allgemein. Dann haben sich von den ersten Schiiten immer Abzweigungen gespalten. Okay? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Immer haben sie sich abgespalten. Und wie gesagt, manche haben ihre Schirkiat gepflegt in der Geheim. Ja? Haben ihre Schirk geheim gepflegt. Und so konnte der Schirk nicht ausgerottet werden. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ob es Schirk gibt oder nicht, das ist Allah subhanahu wa ta'ala Entscheidung. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das ist niemandem garantiert. Garantiert Allah, dass jemand, nein. Allah garantiert Rechtleitung nur demjenigen, der Koran und Sunna befolgt. Ja? Aber dass Schirk verschwinden wird, verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Schirk ist gefährlich. Deswegen sagt der Prophet Salame, Schirk ist in meiner Umma versteckt. Wie? Genau, das Krabbeln einer Ameise. So versteckt ist es. Deswegen, lass uns dann, wege lassen von der Angst, recht leiten und uns das nötige Ilm geben. Barakallahu fikum. Inshallah, wir werden, wie gesagt, nächsten Freitag mit einem neuen Thema beginnen, das sehr wichtig ist. Ehrlich gesagt, wer das richtig lernt und begreift, diese Messiah, sind ca. 130 Beispiele, die Sheikh Muhammad ibn Wahhab nennt also. Und die werden wir inshallah erwähnen.